die Alzheimer Gang. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Ich soll die Story erzählen. Das haben Gabo und Harald und Hildchen so beschlossen. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Klar, ich gehöre auch zur Alzheimer Gang, bloß irgendwie doch nicht so ganz richtig, weil ich bin erst 19 und Alzheimer ist noch weit, hoffe ich mal. Aber wenn die anderen unbedingt wollen. Okay. Hören Sie sich das mal an. Gerade im Bereich der Seniorenpolitik, sagte Dr. Walton, muss sich sehr viel ändern. Unseren älteren Mitbürgern, sagen wir es doch ganz deutlich, geht es zu gut. Was? Ja. Zu gut? Der spinnt, der Walton. Och, vielleicht hat seine Mutter ja recht. Und der sie immer die Karten legen, Hildchen? Ja. Was? Und was sagt die alte Isolde Walton? Sie sagt, ihr Sohn sei ein... Entschuldigen Sie den Ausdruck. Ein Vollidiot. Dr. Jürgen Waldhorn, Sozialdezernent unserer schönen Stadt Wilsum und Bürgermeister, will er jedenfalls werden. Als Wahlkampfthema hat er die Alten entdeckt, als, sag ich mal, Buhmänner und Buhfrauen, weil es gibt in Wilsum viel mehr Junge und Mittlere und die sollen ihn dann wählen. Aber haben sich unsere Senioren nicht einen schönen Lebensabend verdient? Auf diese Frage unseres Mitarbeiters sagte Dr. Walton, das ist sentimentales Gerede. Oh. Politik ist eine Sache der Vernunft und die Vernunft verlangt in der Seniorenpolitik eine strikte Kehrtwendung. Wir sind bei Garbo, in ihrer kleinen Wohnung im Seniorenstift Abendsonne. Wir sind zu viert und lesen Zeitung. Den Wilsumer Kurier, kurz WC. Ich bin der Stefan, zurzeit Zivi. Ich mache meinen Dienst im Stift. Meistens kümmere ich mich um Garbo. Unseren älteren Mitbürgern, so fuhr Dr. Walton fort, lege ich mit allem Nachdruck Bescheidenheit ans Herz. Bescheidenheit. Ja, natürlich. Statistisch betrachtet sind Rentner ab 72 nichts als Kostenfaktoren. Nein. Ja, insofern sollten Sie den Anstand besitzen, die gebeutelten öffentlichen Kassen nicht über Gebühr zu strapazieren. Es ist kostenlos schlimmer. Man nennt mich Garbo. Das ist eine hohe Ehre für eine Schauspielerin. Und in aller Bescheidenheit eine nicht gänzlich unverdiente. Ich war gut 40 Jahre am Stadttheater Wilsum. Ich habe alles gespielt, vom Gretchen bis zur Irren von Chaillot. Jetzt bin ich 70 und sitze im Rollstuhl. Verheiratet? Nie. Außer mit der Kunst. Denn das Naturell der Frauen ist so nah mit Kunst verwandt. Goethe. Ich bestreite keinesfalls das Recht der Alten auf eine angemessene Grundversorgung, sagte Dr. Walton. Ein Dach über dem Kopf im Heim, auskömmliche Ernährung, von mir aus auch ein kleines Taschengeld, warum nicht? Doch ein Leben im Luxus, in Saus und Braus, nicht mit mir. In Saus und Braus? Luxus? Ich fasse es nicht. Ein unverschämter Kerl. Harald, 66 und noch ziemlich munter. Auch wenn es hier und da mal so ein bisschen kneift. Vor allem im Kreuz. Kein Wunder. Ich habe mein ganzes Leben hart gearbeitet. Auf dem Bau, bei der Küstenschifffahrt, als Staubsaugervertreter und als Puppenspieler. Eine Zeit lang auch als Privatdetektiv. Zuletzt war ich im öffentlichen Dienst. Grünflächenbetreuer. Auf dem städtischen Friedhof. Wegen der Rente. Witwer. Wenn die Wilsumer mich zu ihrem Bürgermeister wählen, dann, das verspreche ich, kommen alle Wohltaten für unsere Senioren unnachsichtig auf den Prüfstand. Oh, was wird das werden? Und warum nicht auch einmal mutig Neues andenken? Mhm. Muss ein Greis noch Auto fahren? Das ist unverschämt. Ja, soll eine senile 80-Jährige noch wählen? Jetzt reicht's. Sollen wir uns so eine Sauerei gefallen lassen? Nein. Also man sollte sich wirklich was unternehmen. Man sollte was unternehmen. Ja. Vielleicht, wenn ich einen Leserbrief an den Kurier schriebe. Getauft bin ich Hildegarde. Ein schöner Name, finde ich. Aber die anderen sagen immer nur Hildchen zu mir. Wie alt ich bin? Nun wissen Sie, das verrät eine Dame nicht. Um die 75? Da will ich nicht widersprechen. Ich war Sachbearbeiterin im Finanzamt. Das hat mir viel Freude gemacht. Überhaupt war früher alles schöner. Heute geht es mir gar nicht gut. Ich habe Blutdruck und Kreislauf und Lungenpiepen und eine schwache Blase. Leserbrief, das bringt doch nichts. Dann drucken die gar nicht erst ab. Wie viele Briefe an den WC haben Sie bis jetzt geschrieben, Hildchen? 49. Sehen Sie. In Saus und Braus. Der sollte mal am eigenen Leibe spüren, in welchen Verhältnissen viele Alte leben müssen. Genau. Sollte, müsste. Nicht nur reden, Freunde, tun. Ja, tun. Tun. Tja, und was? Was denn? Wir entführen Waldhorn. Wie? Und behandeln ihn so, wie ein Alzheimer-Patient im sogenannten Pflegeheim behandelt wird. Oh, aber das ist doch kriminell. Ne, na und? Nur so können wir was erreichen. Ja. Wir gründen eine kriminelle Vereinigung, um einem alten feindlichen Politiker eine Lektion zu erteilen. Ja. Wunderbar. Genial. Wir brauchen einen Namen. Das ist äußerst wichtig. Klar, wegen der Presse. Ach, vielleicht kommen wir ja sogar ins Fernsehen. Ja. Einen Namen mit Schlagkraft und Öffentlichkeitswirkung. Mit Power. Und voll witzig muss er sein. So etwas wie... Ja? Rentnergang. Rentnergang? Ja. Gang. Nee, oh. Ist ein bisschen langweilig, nicht? Gaff. Gaff? Gaff? Graue Armeefraktion. Oh. Seniorenarmeefraktion. Saff. Saff. AK. Alte Knacker. Ach, wirklich, Harald. Ja, dann sagen Sie doch mal was, Hildchen. Ich, die drei Greislein. Drei, vier, wenn schon. Ich mache natürlich mit. Die vier Greislein, nein. AG. AG kennt jeder. AG. Und was soll das heißen? Der Altengang? Altengang, das ist irgendwie lahm. Aktive Greise. Ja, und Greisinnen. Jawohl. Ja. Alles Gruftis. Was hatten Sie von Alzheimer-Gang? Oh. Plakativ, ironisch. Alzheimer-Gang. Ja. Ja. Das hat was. Das ist spitze. Ein Knaller. Ja. Ich weiß nicht. Ist das nicht womöglich ein kleines bisschen zynisch oder gar menschenverachtend? Ach was. Und wenn schon. Hildchen, Sie sind überstimmt. Ja. Ab jetzt sind wir die Alzheimer-Gang. Gut, super. Bravo. Wenn Sie meinen... Meine Damen, meine Herren, beisammen sind wir. Fanget an. Goethe. Ist recht. Schließlich haben wir was vor. Den großen Waldhorn-Entführungs- und Lektionserteilungsevent. Soweit okay. Frage, wie und wo? Wir holen ihn aus dem Rathaus, aus seinem Dezernentenbüro. Zimmer 14, Erdgeschoss rechts. Anmeldung Zimmer 13, bitte anklopfen. Vor über 15 Jahren hat sie aufgehört, im Rathaus zu arbeiten und kennt sich immer noch bestens aus. Ja. Unser Hildchen. Keine Spur von Alzheimer. Für die Durchführung der Aktion brauchen wir zwei Personen und einen Rollstuhl. Wann findet die Sprechstunde für Behinderte im Rathaus statt? Freitagvormittag, 10 bis 11. Morgen also. Ja. Eile ist geboten. Mhm. Hildchen, ja? Sie werden im Rollstuhl sitzen. Ich? Ja. Wieso ich? Wäre es nicht besser? Sie, Gabo, ich... Sicher, aber leider geht das nicht. Die Rollstuhlinsassin muss laufen können. Ja. Ja, und Harald? Ich? Keine Zeit. Ich muss derweil meinen Campingwagen umrüsten. Zur Waldhorn-Bewahranstalt. Also bleibt es bei Hildchen. Ja. Stefan, Sie schieben. Klar, mache ich doch. Dann geht Gabo in die Einzelheiten. Ein total cooler Plan. Angesagt und abgefahren, astrein. Nächster Tag, Freitag. Ich schiebe Gabus Reserverollstuhl durchs Rathaus mit Hildchen drin. Die ist nervös. Stefan, ich bin nervös. Nur die Ruhe, Hildchen. So, wir sind da, Zimmer 13. Sie wissen ja Bescheid, Hildchen. Ja, ja, aber ich müsste mir mal dringend die Hände pudern, die Nase waschen. Nein, ich... Hildchen und ihre Blase. Aber das ist jetzt nicht drin. Erst entführen, dann pinkeln. Ich sehe mich um. Außer uns kein Mensch auf dem Flur. Ich ziehe mir meine blaue Skimütze runter und rein, ohne anklopfen. Am Schreibtisch sitzt eine dünne graue Maus im Kostüm. Moin, moin. Guten Tag. Sind Sie angemeldet? Stehen Sie auf, los. Was? Los! Was wollen Sie? Was? Ich halte die dicke Walter-Pistole vor die Nase. Die ist von Harald, ein Souvenir aus seiner Zeit als Privatdetektiv. Eine Nachbildung aus Plastik, aber das weiß die graue Maus nicht. Sie tut, was ich sage. Ich nehme sie mit rein zu ihrem Chef. Der guckt hoch und wundert sich. Elsa, was hat das zu bedeuten? Ganz ruhig. Machen Sie Ihren Gürtel auf. Lassen Sie die Hosen runter und bücken Sie sich. Was? Na, wird's bald. Was? Er will nicht, aber er muss. Bis er soweit ist, scheucht die graue Maus namens Elsa ins exklusive Dezernentenklo. Sie sind wohl nicht vertrost, hä? Waldhorn präsentiert seinen lilienweißen Fettarsch und macht ein Gesicht wie ein Vegetarier, der in eine Bockwurst beißt. Ich hau ihm die Spritze rein. Volle Dröhnung. Dann darf er sich wieder anziehen. Das schafft er gerade noch, bevor er sich auf den Perser legt und wegschnarcht. Soweit alles klar. Ach, der Kerl ist schwer. Mhm. Helfen Sie mir, in den Rollstuhl zu buxieren. In den Rollstuhl? Na, beide Beine. Ja. So, geschafft. Und jetzt die Decke. Bitte. Damit mummeln wir ihn schön ein. Ja. Und den Hut nicht vergessen. Sieht er nicht klasse aus? Wie Adolf der Spasti. Gott, Stefan, was Sie so von sich geben. Oh, ach, können wir jetzt endlich auf die Toilette? Ja, Moment, Moment, Moment. Erst noch das Bekennerschreiben. Ta-ta-ta-ta. Beethoven. Auf Garbos Computer geschrieben. Kurz und auf den Punkt. Wir haben Dr. Waldhorn aus dem Verkehr gezogen. Wenn er gelernt hat, dass Alte auch Menschen sind, kriegt Wilsum ihn zurück. Gezeichnet die Alzheimer-Gang. Rächerinnen der Rentnerinnen und Heiminsassinnen. Dreimal groß innen, das ist Hildchen, die jetzt endlich verschwinden darf. Aufs öffentliche Rathausklo neben dem Ausgang. Vor dem Rathaus steht die Beulenpest. Das ist der uralte Behindertentransporter vom Wohlfahrtsverband, in dem ich sonst Gabo durch die Gegend kutschiere. Rollstuhl rein und weg vom Rathaus, so schnell es geht. Raus aus der Stadt. Harald hat den umgebauten Campingwagen im Wald geparkt. Die anderen warten schon. Melde gehorsamst, alles planmäßig. Keine besonderen Vorkommnisse. Wie seht ihr denn aus? Wir haben uns maskiert. Aha. Ich bin die Komödie. Das ist Ihre Maske, Hildchen. Danke. Die Tragödie. Die Tragödie. Passt genau. Und Harald ist der Zirkus, oder was? Zirkus? Also, entschuldige mal. Bart und Brücke sind aus meinem Fundus. Echt Haar, mein Junge. Knallrot? Und dann noch die Pappnase. Nur kein Neid. Helfen Sie mir, unseren Freund in den Wagen zu schleppen. Eine halbe Stunde später kommt Waldhorn zu sich. Er stöhnt. Er schüttelt sich ein bisschen, macht die Augen auf. Wo bin ich? Was ist los? Du bist im Pflegeheim, Opa. Unsinn, ich bin nicht alt. Krank auch nicht. Total weggetreten, der Opa. 80 ist er. Alzheimer hat er. Alzheimer? Ich kann mich nicht rühren. Natürlich nicht. Du bist festgeschnallt. Festgeschnallt? Ja. Wozu festgeschnallt? Damit du keinen Quatsch machst, Opa. Zum Beispiel weglaufen, ja, oder dich aufhängen. Hm? Guckt mal, der Fleck. Oh. Oh. Oh. Wir hätten ihn windeln sollen. Hm. Wozu der Umstand? Opa kriegt einen Katheter rein und fertig. Nein. Los machen. Machen Sie mich sofort los. Mach nicht so einen Wind, Opa. Auch vielleicht hat er Hunger. Hier, Opa. Hau rein. Ja. Was ist denn das? Gutes Schappi, Opa. Hundefutter, fritabel. Kaviar möchte er. Austern. Filet mignon. Pfirsich Melba. Typisch Senior. Unverschämt und verfressen. Ja. Hör mal zu, Opa. Hier wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Saus und Braus kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Grundversorgung. Was anderes gibt's nicht. Und wenn dir das nicht passt, Opa, dann kriegst du gar nichts. Hast du das verstanden? Ja? Also jetzt mal Schluss mit lustig, meine Harthoften. Lassen Sie mich auf der Stelle frei. Was Sie hier aufziehen, das wird Sie teuer zu stehen kommen. Na. Entführung. Körperverletzung. Nötigung. Oh. Sie wandern alle in den Knast. Ja. Nein. Auf Jahre. Dieser Opa reißt immer noch das Maul auf. Ich fürchte, da müssen wir andere Maßnahmen ergreifen. Brechen wir ihm ein Bein? Damit er merkt, wie es ist, behindert zu sein. Nein. Beide Beine. Na, bitte nicht, nein. Am besten, wir bringen ihn gleich ganz um. Oh nein, nicht übertreiben, Harald. Plötzlich fängt er an zu zucken, der Waldhorn. Gurgelt, verdreht die Augen, läuft blau an. Sein Unterkiefer fällt runter, dann ist er still. Ganz still. Der markiert doch, oder? Nein. Er ist uns abgekratzt. Oh. Herzanfall. Ja. Naja, so fett wie der Typ war. Menschenverachtend. Abgekratzt. Das ist menschenverachtend. Quatsch. Menschenverachtend. Ist egal. Abgekratzt, krepiert. Entschlafen. Er ist entschlafen. Hat den Löffel abgegeben. Wie auch immer. Walton ist tot. Ja. Und wir haben ihn auf dem Gewissen. Blödsinn. Auf dem Hals haben wir ihn. Das heißt, seine Leiche. Und die müssen wir entsorgen. Ja, das wird nicht einfach. Ja, bestimmt sucht ihn schon die Polizei. Und sucht sie auch. Ja, also, wir könnten ihn zerlegen. Mhm. In handliche Stücke. Und die fahren wir einzeln im Rollstuhl zur Müllkippe. Oder wir verteilen sie auf die Schließfächer im Bahnhof. Zu kompliziert. Und zu langwierig. Inhuman ist es, inhuman und ekelhaft. Das viele Blut und der Geruch. Ja, also wie dann? Wir können ihn doch nicht einfach in den Wald schmeißen. Und ihn ins Rathaus zurückbringen, das geht schon gar nicht. Wir tun genau das, was wir auch mit dem lebenden Waldhorn getan hätten. Wir setzen ein Zeichen und legen ihn aus. Wie? Mit einem Schreiben, der Alzheimer ging. Etwa so, ich habe es vorgezogen, frühzeitig abzuleben, um nicht später der Rentenkasse zur Last zu fallen. Und wo legen wir ihn aus? Wo? Ja, wo nachts keiner ist und wo man ihn tagsüber bald findet. Am Störtebeker-Denkmal. Gute Idee. Der berühmte Pirat steht auf einem künstlichen Hügel hinter dem Deich zwischen Büschen und Bäumen. Ein echtes Kunstwerk. 100% Bronze. Vollbracht hat das gute Stück Hinrich Müller-Wilsum, Kunsterzieher am Gymnasium. Gesponsert hat es der Krösus von Wilsum, Wilhelm Waldhorn Selig, Jürgens Vater. Da liegt Sohnemann richtig. Wir treffen uns am Denkmal, Stefan. Um Mitternacht. Nacht muss es sein, wenn Friedlands Sterne strahlen. Schiller. Okay. Ja, dann werde ich Sie mal nach Hause fahren, meine Damen. Hildchen steigt schon vorher aus, weil sie muss dringend auf den Friedhof und ihrer Freundin Gerda alles ganz genau erzählen. Die liegt da seit gut 10 Jahren. Nachts um 12 fahre ich bei Herrn Störtebeker vor, mit dem Rad. Die Beulenpest steht wieder in der Garage beim Wohlfahrtsverband. Harald wartet schon. Wir holen Waldhorn aus dem Campingwagen und legen ihn direkt vors Denkmal. Ruhe in Frieden. Bis morgen früh. Wenn Gott will. Ah. Oh. Mein Rücken. Also, ich muss ins Bett. Kommen Sie mit, Stefan? Ich bleib noch ein paar Minuten sitzen. Bis Sie meditieren, zur Ruhe kommen. War ein aufregender Tag. Ja, weiß Gott. Und unser Freund stört Sie nicht? Ach wo. Ich habe keine Angst vor Waldhörnern. Schon gar nicht, wenn sie tot sind. Ich steck mir eine Zigarette an. Hildchen würde sofort Aufstand machen wegen Umwelt und Gesundheit. Aber Hildchen ist ja nicht da. Auf einmal sehe ich 2 Autoscheinwerfer. Und die kommen genau auf mich zu. Ich kriech mit dem Rad hinter einen Busch. Genau vor dem Denkmal hält das Auto. Und was soll ich Ihnen sagen? Es ist ein Leichenwagen. 2 schwarze Figuren steigen aus, greifen sich unseren Waldhorn, schieben ihn ins Auto und ab. Zurück Richtung Stadt. Der ganze Horror dauert nur ein paar Sekunden. Ich aufs Rad und hinterher. Ich bleib dran, weil der Leichenwagen fährt nicht sehr schnell. Am Friedhof wird er noch langsamer. Und dann hält er vor dem Bestattungsinstitut Pietät und Takt. Da bringen sie ihn rein, den Waldhorn, die 2 Figuren. Im Licht der Straßenlaterne erkenne ich sie. Peter Tode, Inhaber von Pietät und Takt. Und Marlies Waldhorn, Jürgen Waldhorns Frau, also eigentlich ja eher Witwe. Ich pirsch mich näher ran, versteck mich in der dunklen Toreinfahrt vom Krematorium. Nach 5 Minuten sind Tode und Marlies Waldhorn wieder draußen. Ich kann hören, was sie sagen, das heißt, zuerst sagen sie gar nichts, sie umärmeln und küssen sich. Nanu? Marlies. Mein Peterchen. Das ist unsere Chance, Peterchen. Jürgen taucht nicht mehr auf. Der liegt sicher im Sarg von Steuerberater Menzen. Montag ist die Bestattung. Und wir können ohne Probleme meinem alten Drachen von Schwiegermutter 1 Million aus der Nase ziehen. Ohne Probleme? Also, ich weiß nicht. Ach, das überlass mal deiner Marlies, Peterchen. Wir machen einen super Plan morgen. Am Telefon? Spinnst du? Also, wir treffen uns. Wo? Nicht bei mir. Hier am besten. In deinem Büro. Morgen früh um 9? Morgen ist Sonnabend, da ist nichts los bei mir. Gut. Marlies, musst du wirklich schon gehen? Mein Mann ist entführt worden. Hast du das vergessen? Ich bin aufgelöst, außer mir. Bis morgen, Peterchen. Ich liebe dich, Marlies. Ich dich auch, Peterchen. Setz dich gleich ran, mach den Brief fertig. Ich warte, bis beide weg sind und am Friedhof wieder Ruhe waltet. Unter dem bleichen Schein des Mondes. Goethe, würde Garbo sagen. Apropos Garbo, ich strample wie Jan Ulrich zum Stift und klingle die 3 anderen raus. Die Alzheimer-Gang hält Kriegsrat. Nachts um 1. Also Herr Tode und Marlies Waldhorn haben was miteinander. Oh, das finde ich ja interessant. Viel interessanter ist doch die Frage, wieso waren die beiden über unsere Aktivitäten informiert? Allerdings, das kann doch kein Zufall sein, dass die kurz nach 12 am Störtebecker-Denkmal aufkreuzen, eben, um den toten Waldhorn einzusammeln. Ja, die wussten genau Bescheid, wann und wo. Wer von uns hat nicht dicht gehalten? Stefan? Ich? Also ich habe keinem was gesagt. Ja, ich auch nicht. Und Sie? Harald? Ich? Also ich kann mein Maul halten. Tja. Warum sehen Sie mich alle so an? Von mir hat niemand was erfahren. Außer Gerda natürlich. Ihrer Freundin Gerda auf dem Friedhof sagt Hildchen alles. Das muss sein. Das tut ihr gut, sagt sie. Sie hat das mal im Fernsehen gesehen, in einem alten Western. Der Teufelshauptmann. Da geht John Wayne immer zum Grab seiner Frau und erzählt... Naja, egal. Und Gerda wird ja wohl kaum was weitergesagt haben. Da bin ich nicht so sicher. Was haben Sie gerade erzählt, Hildchen? Na alles. Dass wir Herrn Dr. Waldhorn entführt haben. Und dass er uns dabei leider weggestorben ist. Und dass wir ihn am Störtebecker-Denkmal ablegen wollten um Mitternacht? Ja, natürlich. Ja, dann ist die Sache klar. Ach, ganz nah bei Gerdas Grab, nur eine Reihe weiter, ist die Familiengruft der Waldhorns. Und jeden Freitagmittag ist Marlies Waldhorn da am Putzen. Den Stein scheuern, Unkraut zupfen. Darauf besteht die alte Isolde Waldhorn seit Jahren. Marlies hat mitgehört. Ja. So laut wie Hildchen immer schreit. Das muss ich doch. Gerda hört ja so schwer. Also, Marlies Waldhorn ist genau informiert. Und was macht sie? Trauert sie? Kein Stück. Geht sie mit ihrem Wissen zur Polizei? Auch nicht. Sie geht zu ihrem Liebhaber, Peter Tode von Pietät und Takt. Zusammen entführen sie Jürgen Waldhorn zum 2. Mal, um Isolde Waldhorn 1 Million abzutricksen. Cool. Eigentlich kein Wunder. So knapp wie die alte Sohn- und Schwiegertochter hält. Trotzdem, sowas macht man nicht. Frau, erst recht nicht. Das ist unser Unternehmen. Wir haben Waldhorn entführt. Aus ideellen Gründen. Und die zwei hängen sich einfach an. Als Trittbrettfahrer. Geschnöden Mammon. Die Suppe werden wir ihnen versalzen. Dazu müssten wir erst in Erfahrung bringen, was genau sie vorhaben. Schwierig. Och, das würde ich nicht sagen. Schließlich war man mal Privatdetektiv. Meine Ausrüstung ist sicher nicht mehr der letzte Schrei. Inzwischen gibt's bessere Sachen. Aber für unsere Zwecke reicht's. Schließlich haben wir es nicht mit der Russenmafia zu tun. Stefan, für uns zwei beide ist der Arbeitstag noch nicht vorbei. Was? Kommen Sie mit. Wohin denn? Erst zu mir, dann zum Institut Pietät und Takt. Und was wollen Sie da, Harald? Einbrechen, meine Liebe. Und zwar durchs Fenster. Geht wie geschmiert. Unter den Schreibtisch in Todes Büro klebt Harald eine Wanze. Ein Kästchen so groß wie eine Zigarettenschachtel, Mikrofon und Sender. Schaltet sich morgen früh um 9 automatisch ein, sagt Harald. Naja, hoffentlich. Ich stehe, solange schmiere. Am nächsten Morgen treffen wir uns schon um 8 bei Gabo. Total verpennt, aber sonst gut drauf. Ich bringe die Zeitung mit, den Kurier. Riesenschlagzeile, Politiker entführt. In den Vormittagsstunden des gestrigen Tages wurde Sozialdezernent Dr. Jürgen Waldhorn das Opfer einer Entführung. Wie Elsa Tjaden, seine Sekretärin, berichtete, etc., etc. Also sie hat Lärm geschlagen, man hat sie gehört, die Toilette aufgebrochen, die Polizei verständigt. Die Wilsumer Kripo-Dienststelle setzte eine Sonderkommission unter Leitung von Kommissar Kleingeld ein. Hildchen, fieberhafte Suche, bis jetzt noch ohne Ergebnis. Ja, und unser Bekennerschreiben? Ja, Bekennerschreiben, Moment. Ja, das am Tatort vorgefundene Schreiben hält die Polizei, wie verlautet, für eine bewusste Irreführung. Was? Die Entführer, so Kommissar Kleingeld, versuchten, den Anschein zu erwecken, es handle sich bei ihnen um aufgebrachte Senioren. Dies sei ein plumpes, durchsichtiges Täuschungsmanöver. Die Polizei gehe von einem terroristischen Hintergrund aus. Ach nee. Sonnabend, morgens um 9. Auf dem Friedhof, nicht weit von Kapelle und Krematorium, steht ein Rollstuhl. Wie es der Zufall will, direkt an der Rückfront des Bestattungsinstituts Pietät und Takt. Im Rollstuhl sitzt natürlich Garbo. Sie trägt ein paar Kopfhörer. Auf ihrem Schoß liegt offen ein Walkman. Unter der Decke ist Haralds Empfänger versteckt. Gerade ist die Wanze angesprungen. Der Brief, Peterchen, ist der Brief fertig? 2 Stunden habe ich im WC rumgeschnippelt. Und dann noch eine halbe Stunde geklebt. Hoffentlich mit Handschuhen. Natürlich. Das war gar nicht leicht, Marlis. Zeig mal her. Ihr Mann ist in unserer Gewalt. Sie können ihn zurückerhalten gegen 1 Million. Keine Polizei, sonst kriegen Sie ihn stückchenweise. Das ist unser Ernst. Musteranbei. Hier ist das Ohr, Marlis. Nimm das weg. Pack das ein in Alufolie. Weiteres später die Entführer. Gut so. Damit gehe ich zum alten Drachen und sag, ich habe beides, Brief und Ohr, heute früh im Briefkasten gefunden. Was denkst du, Marlis? Wird sie dir das Geld geben? Die spuckt die Million aus, da bin ich sicher. Und dann, mein Peterchen, dann sind wir reich. Ach, Marlis. Das Geld ist sie mir schuldig. Sie hat nie was für mich getan und für Jürgen auch nicht. Meinetwegen. Nicht mal eine Lebensversicherung konnte er sich leisten. Wir sollten das Geld in meinen Betrieb stecken, Marlis. Vielleicht, Peterchen. Und wie geht's weiter? Das besprechen wir heute Abend, wenn wir wissen, wie die Alte reagiert. Wieder hier? Gleiche Stelle, gleiche Welle, 7:30. Marlis. Marlis. Mein Peterchen. Die Alten, diese Alzheimer-Gänge. Ach, die haben doch keine Ahnung, was los ist und zittern vor sich hin. Um die brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Und um die Polizei auch nicht. Komm her, mein kleines, großes Peterchen. Ach, Marlis. Drei Stunden später klingelt bei Hildchen das Telefon. Sie wird in die Villa Waldhorn beordert. Isolde will sich die Karten legen lassen. Genau, wie wir es uns gedacht haben. Hildchen? Ja? Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ja, schon. Mir ist gar nicht wohl dabei. Die Zukunft aus den Karten lesen, oh, das ist eine ernste Sache. Religiös irgendwie. Und dass ich da schwinde. Passen Sie mal auf, Hildchen. Sie haben uns da reingeritten. Weil Sie auf dem Friedhof Ihr Maul nicht halten konnten. Harald, bitte. Harald hat recht. Sie haben was gut zu machen, Hildchen. Also, los. Und viel Glück. Ja, viel Glück. Ich sehe eine große Krise. Vor Ihnen liegt eine schwere Prüfung, Frau Waldhorn. Stimmt, genau. Es geht um viel, sehr viel. Um Leben und Tod. Und um eine Menge Geld. Oh, ich sehe Gefahr. Vertrauen Sie keinesfalls Ämtern, Behörden. Von diesen geht ein starker, negativer Einfluss aus. Oh, oh, was ist das? Was denn? Was sehen Sie? Ein Mann wird in Ihr Leben treten, Frau Waldhorn. Was soll ich mit dem? Ich brauche keinen Mann. Ja, dieser Mann ist nicht mehr jung, Frau Waldhorn. Er besitzt kein Haupthaar mehr. Auch das noch. Doch wird er Ihnen in Ihrer Krise beistehen. Vertrauen Sie ihm. Am Nachmittag taucht ein unbekannter Besucher in der Villa Waldhorn auf. Ein drahtiger älterer Herr mit Glatze in einem Anzug, der bessere Tage gesehen hat. Wie sein Besitzer. In einem Wort, Harald. Meine Karte, Gnefrau. Harald Schauermann, Privatdetektiv. Was verschafft mir die Ehre? Die Ehre ist ganz meinerseits, Gnefrau. Davon bin ich überzeugt. Was wollen Sie? Gnefrau, ich bin Detektiv. In diesem Beruf weiß man, was andere nicht wissen. Man hat sein Ohr, wenn ich so sagen darf, an der Polizei und an der Unterwelt. So. Ja. An der Unterwelt von Vilsum. Und was hört man da so? Die Entführer Ihres Sohnes fordern ein Lösegeld. Sie sind gut informiert, Herr Schauermann. Das bringt, wie gesagt, der Beruf so mit sich. 1 Million wollen Sie haben. Ah ja, ja. Und? Ich meine, werden Sie zahlen, Gnefrau? Für Jürgen? Diesen Vollidioten? Eigentlich hat er es nicht verdient. Aber Blut ist dicker als Wasser. Sie sagen es, Gnefrau. Ein Ohr haben Sie ihm schon abgeschnitten. Entsetzlich, Gnefrau. Die Polizei... Bleibt draußen. Ganz Ihrer Meinung, Gnefrau. Doch ohne... Ohne professionellen Beistand wird es nicht gehen. Das sieht Isolde Waldhorn auch so. Sie heuert Harald an. 150 Euro pro Tag und Spesen. Sie zeigt ihm das Entführerschreiben und das Ohr. Wenn die Entführer sich wieder melden, will sie Harald sofort verständigen. Abends, kurz vor 8. Auf der Straße vor dem Institut Pietät und Takt parkt Haralds alter Toyota. Harald hat die Sitzlehne zurückgestellt und macht ein Nickerchen. So sieht's jedenfalls aus. In Wirklichkeit hört er mit. Marlies Waldhorn und Peter Tode arbeiten an ihrem Plan. Die Alte hat angebissen, Peterchen. Toll. Und was ist mit der Polizei? Keine Polizei. Aber sie hat einen Privatdetektiv eingeschaltet. Ach, herrje. Was machen wir denn da? Alles abblasen? Ach, kommt gar nicht in die Tüte. Wir planen um, das ist alles. Dass ich die Millionen in stockfinsterer Nacht einem Typ mit Maske übergebe, das läuft jetzt nicht mehr. Etwas komplizierter müssen wir es schon machen. Ja, aber... Aber wie? So wird's gehen. Ich bin morgen bei der Alten und sag, ich habe gerade einen Anruf gekriegt mit genauen Anweisungen für die Geldübergabe. Die soll Montag stattfinden, am helllichten Tage, auf dem Friedhof. Und der Privatdetektiv? Den wird Isolde auf den Wolkenkratzer schicken. Der Wolkenkratzer ist das einzige Hochhaus in Vilsum. 8 Stockwerke. Gewaltig. Das Ding steht gleich am Friedhof und gehört Isolde Waldhorn. Aber von da oben kann er den ganzen Friedhof überblicken. Das soll er auch, mein Peterchen. Verstehe ich nicht. Pass mal auf. Du hast doch eine Bestattung am Montag. Ja, Steuerberater Menzen. 14 Uhr. Richtig. Wo Jürgen mit im Sarg liegt. Bestens. Wann bringt ihr den Sarg in die Friedhofskapelle? 1 Stunde vorher. 1. Gut. Also ich sag Isolde Folgendes. Ich soll Montagvormittag 11 am Tor zum Friedhof sein. Mit der Million. In 500ern. Unmarkiert. Natürlich. In einer Aldi-Tüte. Aldi-Tüte? Das ist ganz wichtig. Und ein Handy soll ich mitbringen. Für weitere Anweisungen. 11 am Tor werde ich angerufen. Von wem? Ach, mein Peterchen, ich tu so, als ob. Dann gehe ich mit dem Geld. In der Aldi-Tüte? In der Aldi-Tüte, damit gehe ich zur Kapelle. Ich gehe rein, um die Zeit ist bestimmt keiner drin. Montag um 11, kein Schwanz. Ja, und dann? Ich schließe den Schrank hinten rechts auf. Wo die Plastiklilien drin sind und die schwarzen Bänder? Genau, den Schlüssel kriege ich von dir, du hast doch zwei. Ja, aber... Ich lege die Geldtüte in den Schrank und hole die Aldi-Tüte raus, die du nachts reingetan hast. Ich? Nachts Aldi-Tüte? Was ist denn da drin? Papier, mein Peterchen, zurechtgeschnitten. 2000 Blatt Papier. Jedes so groß wie ein 500-Euro-Schein. Ich verstehe. Wird aber auch Zeit. Marlies Waldhorn schließt den Schrank wieder zu und marschiert mit der Tüte voller Papier weiter über den Friedhof. Unterwegs kriegt sie immer neue Anweisungen übers Handy. Eine richtige Schnitzeljagd, wie beim Kindergeburtstag. Schließlich landet sie am Mausoleum der Grafen von Wilsum, in der hinteren Friedhofsecke. Da lege ich die Tüte hin und verschwinde. Und wenn du den Sarg in die Kapelle schaffst, Peterchen? Hol ich die Geldtüte aus dem Schrank, tu sie in meine große schwarze Tasche, bring sie ins Büro. Und da deponierst du die Million in deinem Safe. Marlies, du bist ein Genie. Da könntest du recht haben, Peterchen. Wenn sie später am Mausoleum nachsinnen, finden sie die Tüte mit dem Papier und wundern sich sehr. Marlies, ich habe eine Idee. Ist es denn die Möglichkeit? Sie würden sich noch viel mehr wundern, wenn Sie eine leere Tüte finden. Sicher, aber was mache ich mit dem Papier? Es ist gar kein Papier drin. Sondern? Blätter. Alte Blätter, wie sie jetzt überall auf dem Friedhof herumliegen. Die schüttest du am Mausoleum aus. Hinter der Hecke. Da kann man mich vom Hochhaus nicht sehen. Dann liegt da nur noch eine leere Tüte. Hokus pokus, Geld hat sich in Luft aufgelöst. Das ist gut, Peterchen. Und zur selben Zeit geht der liebe Jürgen im Rauch auf, innig vereint mit Steuerberater Menzen. Und wir sind Millionäre. Das haben die sich so gedacht. Wir sind die Entführer. Diesen beiden Opportunisten werden wir das Handwerk geben. Die Million gehört uns. Also, ich weiß nicht. Ist es nicht unmoralisch? Unmoralisch. Sollten wir nicht lieber dafür sorgen, dass Frau Waldhorn, ich meine Isolde Waldhorn, ihr Geld zurückbekommt? Ach, nee, die kann das doch verschmerzen, die hat genug. Aber könnten wir es nicht wenigstens für einen guten Zweck zum Beispiel? Das tun wir doch, wir verwenden es für uns. Einen besseren Zweck kann ich mir nicht vorstellen. Genau. Jeder von uns bekommt eine 250.000 Eier. Oh, total ja. Brutal. Da lacht die Prostata. Da quietscht der Rollstuhl. Also nein, Sie sind doch aber Langsam, meine Herrschaften, wir haben Sie noch nicht die Million. Ja, das ist doch nur noch Formsache, Gabo. Wie sieht's aus, Stefan? Haben Sie heute Nacht Zeit? Eigentlich wollte ich mit Melanie in die Disco, aber wenn die Gang ruft. Was liegt an, Harald? Wir brechen wieder ein. Institut Pietät und Takt. Ha, genau. Um die Wanze abzubauen. Ach, die kann auch bleiben. Ich muss einen Wachsabdruck nehmen. Von einem Schlüssel. Ah, für den Schrank. In der Kapelle. Eine Aldi-Tüte brauchen wir auch noch. Sonntag. Ruhetag. Die Ruhe vor dem Sturm. Marlies Waldhorn erzählt ihrer Schwiegermutter das Märchen von der komplizierten Geldübergabe. Isolde Waldhorn ruft Privatdetektiv Harald an. Der verabredet sich mit ihr und feilt ansonsten einen Schlüssel zu. Die Sonderkommission der Kripo sucht nach Dr. Jürgen Waldhorn oder wenigstens nach einer heißen Spur und findet beides nicht. Ich sammle im Stadtpark Blätter ein. Abends treffe ich mich mit Melanie. Wir krachen uns extrem. Ich mache alles wieder gut, nehme ich mir vor, nach dem großen Coup. Montag. Es ist soweit. Die Sonne scheint. Goldener Oktober, wie es in der Fernsehwerbung heißt. Man trifft sich um 10:30 in der Villa Waldhorn. Isolde, Harald, Marlies und das Geld. Enno Popken hat es vorbeigebracht, der Sparkassendirektor und in grauer Vorzeit Isoldes Tanzstundenherr. Hat er keine Fragen gestellt? Wäre ja noch schöner. Ich bin seine beste Kundin. Ich habe gedacht, 1 Million ist viel schwerer. Naja, 2500er in 210er-Packs. Haben Sie das Handy? Hab ich. Ja, dann los. Nur Mut. Ich habe Sie die ganze Zeit im Auge. Ich auch. Aha. Sie wollen mich begleiten, gnädige Frau? Sie begleiten mich, Herr Schauermann. Ich will mir die Sache selbst ansehen, höchstpersönlich. Ja, natürlich. Ja. Immerhin geht es... Um Ihren Sohn. Ich verstehe, gnädige Frau. Um eine Million. Meine Million. Kommen Sie, wir nehmen den Mercedes. 11:05. Vom Flachdach des Wolkenkratzers spähen zwei Figuren runter zum Friedhof. Harald guckt durch seinen alten Zeiss-Feldstecher, Isolde durch ihr goldenes Opernglas. Das braucht sie bei Premieren im Stadttheater, man hat ja Kultur. Beide beobachten, wie Marlies das Handy wegsteckt und den Friedhof betritt. Sie geht nach rechts. Zur Kapelle. Sie macht die Tür auf. Geht rein. Glauben Sie, die Übergabe soll in der Kapelle? Nein, nein. Sehen Sie, Knefrau, sie kommt schon wieder raus. Immer noch mit der Tüte. Sie hat das Handy am Ohr. Vermutlich schickt man sie weiter. So ist es. Oder so sieht's aus. Weil Marlies geht weiter. Zum Ententeich, zum Komposthaufen, zur Waldhornschen Familiengruft. Dann ist sie am Mausoleum der Grafen von Wilsum. Sie verschwindet hinter der Hecke, ganz kurz, nur 2-3 Sekunden. Sie taucht wieder auf und schreitet zügig zum Ausgang. Die Tüte. Wo ist die Tüte? Sie hat die Tüte mit dem Geld nicht mehr. Die Tüte? Sie muss sie am Mausoleum liegen gelassen haben. Ja, ja, da ist sie. Wo? Direkt an der Gittertür. Der blaue Fleck zwischen den braunen Blättern. Sehen Sie denn nicht, ne Frau? Ja. Und was machen wir jetzt? Ne Frau, wir warten, bis jemand kommt und das Geld holt. Sie warten. Tüte und Mausoleum immer vor der Linse. Darum kriegen Sie auch nicht mit, was weiter vorn an der Kapelle abläuft. Ein gut aussehender junger Mann mit Kinnbart, Stefan ist sein werter Name, schiebt einen Rollstuhl mit einer alten Dame, genannt Gabo, gekonnt und flott, jedoch nicht hektisch, über den Vorplatz und in die Kapelle. Ich stelle fest, kein Mensch drin. Haralds Nachschlüssel zum Schrank klemmt ein bisschen, aber dann dreht er sich doch. Ich nehme die Aldi-Tüte mit den vielen schönen 500ern raus. Gabo holt die Aldi-Tüte mit den vielen schönen Blättern unter ihrer Decke vor. Wir tauschen, Schrank wieder zu und tschüss. Am Friedhofstor steht eine Bank. Da lassen wir uns nieder. Gabo macht ein Nickerchen. Keine Nerven, die Frau. Es schlägt 12 vom Rathausturm. Es schlägt 15:15. Es schlägt 12:30. Harald und Isolde sind immer noch auf dem Dach, aber nicht mehr lange. Die Tüte liegt noch da. So ist es, Gnädefrau. Und kein Mensch ist auch nur in die Nähe des Mausoleums gekommen. Da stimmt was nicht. Gehen Sie mal runter. Ja. Gucken Sie nach. Ja. Ich halte so lange Wache mit dem Opernglas. Bin schon unterwegs, Gnädefrau. Harald geht zum Mausoleum. Er bückt sich mühsam. Er kommt wieder hoch, mit Ach und Krach und mit der Aldi-Tüte. Er hält sie hoch, dreht sie um. Offensichtlich ist nichts drin. Zurück zu Isolde. Das Geld ist verschwunden, Gnädefrau. Das sehen Sie selbst. Die Tüte ist leer. Das gibt's doch nicht. Gnädefrau, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich dachte, Sie sind Experte. Ja, ich kann mir das einfach nicht erklären. Seit Ihre Schwiegertochter das Geld vor einer guten Stunde am Mausoleum abgelegt hat, haben wir es beobachtet. Es hat die ganze Zeit da gelegen. Niemand war in der Nähe. Es ist weg. Mein Geld. Meine Million. Mysteriös. Fast übernatürlich. Ihr Sohn ist übrigens auch nicht aufgetaucht. Das ist alles Ihre Schuld, Herr Schauermann. Sie haben versagt, versagt auf der ganzen Linie. Aber, gnädige Frau, ich werde Nachforschungen anstellen. Gar nichts werden Sie. Sie sind entlassen. Gehen Sie mir aus den Augen, verschwinden Sie. Wie Sie wünschen, gnädige Frau. Ich werde mir erlauben, Ihnen meine Rechnung zuzuschicken. Die können Sie sich auf die Glatze kleben. Keinen Pfennig kriegen Sie von mir. Hauen Sie ab. Der Toyota steht auf dem Parkplatz vor dem Friedhof. Harald setzt sich rein und wartet. Isolde Waldhorn wartet nicht. Sie brettert nach Hause wie die Feuerwehr und ruft Hildchen an. Sie muss die Karten gelegt kriegen, sofort. Hildchen hat den Anruf erwartet und macht sich gleich auf die Socken. Oh, oh, weh. Noch mehr schwarze Schatten über Ihnen, Frau Waldhorn. Ich sehe Probleme. Krisen. Das können Sie laut sagen. Doch nicht verzagen. Die Karten verheißen ein baldiges Ende der Unglückssträhne. Freuen Sie sich, Frau Waldhorn. Alles wird gut. Wirklich? Sie werden zurückerhalten, was Sie verloren haben. Mein Geld? Und eine Ihnen nahestehende Person. Womöglich... Wann? Wann kriege ich alles wieder? Heute noch? Morgen? Oh, Geduld, Geduld, Frau Waldhorn. Was sind einige Wochen unter dem Aspekt der Ewigkeit? Und denken Sie daran, lassen Sie Behörden jeder Art aus dem Spiel. Das könnte alles verderben. Wenn Sie das sagen. Oh, schon 10:50. Ich muss los zu einer Trauerfeier. Mein Steuerberater. Herr Mähnchen? Hm. Da wollte ich auch hin. Ich nehme Sie mit. 2 Uhr mittags. Die Friedhofskapelle läuft über. Steuerberater Mähnchen war ein angesehener Mitbürger. Halb Wilsum ist da. Auch die komplette Alzheimer-Gang. Garbo im Rollstuhl an der Tür, beide Hände fest über der Wölbung der Decke auf ihren Knien gefaltet. Ich stehe neben ihr. In der hintersten Bank rutscht Hildchen hin und her. Die Blase nehme ich mal an. Harald hat einen Knopf um Ohr und auf dem Gesicht ein ausgesprochen unpassendes Grinsen. Er hört nämlich gerade was sehr Komisches. Wo ist das Geld? Ich frage dich mal es. Wo ist das Geld? Das frage ich dich. Ich habe die Tüte mit der Million in den Schrank geschlossen, wie wir es verabredet haben. Ach ja? Und wieso habe ich dann die Tüte mit den Blättern gefunden? Das behauptest du. Weißt du, was ich denke, mein liebes Peterchen? Du hast das Geld und lügst mir was vor. Ach, ich lüge. Du willst die ganze Million für dich? Es ist genau andersrum. Du willst mir nichts abgeben. Du hast das Geld aus dem Schrank genommen. Gib's doch zu. Du hast es gar nicht erst reingetan. Das ist nicht wahr. Du hast die Million. Nein, du. Nein, du. Du. Harald nimmt den Knopf raus und hört auf zu grinsen, weil die Trauerfeier fängt an. Mit Musik. Ave Maria. Ja, uncool, aber immer noch die Nummer 1 in den Friedhofcharts. Was ich mit meiner 250.000 mache? Melanie kriegt ein Armband. Echt Gold. Und für mich kaufe ich ein Motorrad. Eine Yamaha SRX 600. Wahnsinnsmaschine. Und für den Rest kaufe ich Aktien. Ich habe mir vorgenommen, mit 30 auf Rente zu gehen. In dem Alter hat der Mensch ja noch was davon. Also... Ich mache eine Weltreise. Amerika, Afrika, die Südsee. Ich fahre mit dem Schiff. In aller Ruhe. Und wenn es mir wohl so richtig gefällt, bleibe ich da. Bis ich sterbe. Aber das hat noch Zeit. Jetzt kann ich mir endlich... das leisten, was ich mir seit Jahren so sehr wünsche. Die Grabstelle direkt neben Gerda. Und da lasse ich einen großen Stein draufstellen. Marmor und Gold. Gediegen und niveauvoll. Die Inschrift wird lauten: Hier ruhen 2 Freundinnen. Im Tode vereint wie im Leben. Ein Elektrorollstuhl. Wäre nicht schlecht. Und ein neuer, superschneller Computer. Und was übrig bleibt, das lege ich zurück und gut an. Es gibt noch viel zu tun für die Alzheimer-Gang. Tu Geld in deinen Beutel, sagt Shakespeare, denn bereit sein ist alles. Der Sarg rollt feierlich nach hinten, durch den Vorhang ins Krematorium. Mit Steuerberater Mehnsen und mit Dr. Jürgen Waldhorn, Sozialdezernent von Wilsum. Hasta la vista, Baby. Wie war die Alzheimer Gang? Die Alzheimer Gang. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Stefan, Matthias Walter. Garbo, Lieselotte Rau. Hildchen, Ingeborg Meczinski. Harald, Werner Rehm. Isolde Waldhorn, Elfriede Irrall. Jürgen Waldhorn, Hans-Walter Klein. Marlies Waldhorn, Astrid Meierfeld. Peter Tode, Uwe Müller. Sekretärin, Shelley Kupferberg. Musik, Peter Keitzer. Ton, Alexander Brennecke. Regieassistenz, Gabriele Figge. Regie, Bärbel Jarchow Frey. Produktion, Deutschlandradio Berlin 2002.